Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. In der Ostukraine schwelt seit über 2 Jahren der Konflikt zwischen ukrainischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten. Nun scheint Bewegung in die verfahrene Situation zu kommen. Christina Nagel. Seit Mitternacht gilt sie, die neue Waffenruhe im Osten der Ukraine, die 2. innerhalb dieses Monats. Zustande kam sie gestern Abend in Kiew unter Vermittlung des deutschen und des französischen Außenministers. Ob sie hält, davon wollen sich Steinmeier und Ero heute selbst ein Bild machen. Sie reisen ins Konfliktgebiet nach Kramatorsk und Slawjansk. Sie wollen dort unter anderem mit OSZE-Beobachtern sprechen, die auch für die Kontrolle des Waffenstillstands und den vor langer Zeit vereinbarten Abzug schwerer Waffen zuständig sind. Den Beobachtern wird allerdings immer wieder der Zugang zum Konfliktgebiet verweigert. Mitunter werden sie auch angegriffen. Zur nächsten Waffenruhe. Auch diese ist brüchig und auch sie soll verlängert werden, nämlich jene in Syrien. In Syrien und dessen Nachbarländern arbeitet Sonja Meyer für die Hilfsorganisation CARE. Sonja Meyer ist ein Pseudonym zu ihrem eigenen Schutz. Sie zog in den Informationen am Morgen eine positive Zwischenbilanz der Feuerpause in Syrien. Die Verteilung von Hilfe wird einfacher und die Zentren, die wir betreiben, zum Beispiel zur Unterstützung von Frauen, zum Training und zur psychosozialen Hilfe, die können auch wieder geöffnet werden. Das heißt, das ist sehr positiv erstmal für uns. Natürlich, wie Sie schon gesagt haben, gibt es noch einzelne Schusswechsel und Gefechte und die Waffenruhe wird auch immer wieder gebrochen. Aber erstmal herrscht natürlich viel mehr Ruhe als in den letzten Tagen noch vor dem Opferfest. Und die Menschen konnten zum ersten Mal wieder durchschlafen. Und das ist natürlich auch erstmal ein Hauch von Normalität, der den Leuten gefehlt hat in den letzten Monaten. Brexit, Flüchtlingskrise, Schulden, die Probleme der Europäischen Union scheinen unlösbar. Vor dem morgigen Gipfel in Bratislava mahnte Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europaparlament, mehr Einheit und weniger Egoismus an. Wenn wir in einer Union beisammen sind, dann mag einem nicht alles passen, was andere Staaten sagen. Aber wenn Staaten Argumente einbringen, dann muss man sich zusammensetzen und Lösungen bringen. Das gilt für diejenigen, die viel für Flüchtlinge tun wollen, genauso für die, die jetzt wie Viktor Orban am besten alles abregeln wollen. Beide Positionen müssen sich zusammenraufen. Es muss jeder einen Schritt auf den anderen zugehen. Wir haben in Europa heute zu viel nationalen Egoismus, weil jeder glaubt, er kann damit seine Bürger überzeugen, mit diesem Einigeln zu Hause, weil uns da auch die Populisten im Nacken sitzen als seriöse Politiker. Und die Antwort ist, geht aufeinander zu, löst die Probleme, dann werden die Menschen in Europa sagen, ich gewinne wieder Vertrauen in Politik und in die Europäische Union. Seit Wochen wird über Einsätze der Bundeswehr im Innern diskutiert. Die Debatte darüber war nach den Terroranschlägen in Deutschland, Frankreich und Belgien neu entflammt. Dass die Bundeswehr dabei zum Einsatz kommt, scheint nun eher unwahrscheinlich. Matthias Zahn. Das Bundesinnenministerium sieht offenbar sehr hohe Hürden für einen Bundeswehreinsatz im Innern. Das berichtet der Spiegel. Hintergrund ist eine Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Grünen. Demnach sieht das Ministerium keinen Anlass für einen Bundeswehreinsatz, selbst bei Anschlägen einer Terroristengruppe, die zeitgleich an mehreren Stellen zuschlägt, so wie das in Paris im vergangenen November oder im Frühjahr in Brüssel der Fall war. Die deutsche Polizei sei selbst für mögliche Anschläge mit Kriegswaffen angemessen ausgestattet, so das Ministerium. Auch der Anschlag in einem Münchner Einkaufszentrum im Juli hätte keinen Bundeswehreinsatz rechtfertigt.